Giganto, wie Kira ihn nennt, lebte seit der Zeit vor 2 Millionen Jahren in ganz China und vielleicht auch in Teilen Südwestasiens. Er ernährte sich von Samen, Früchten und Bambus aus dem Wald, erreichte ein Höchstgewicht von fast 300 Kilo, ungefähr das Doppelte eines heutigen Gorillas, und erwies sich als bemerkenswert flexibel. Zum letzten Mal tauchte er in Ostasien vor rund 300.000 bis 400.000 Jahren auf. Aber vor 700.000 Jahren ist diesen sanften Riesen etwas zugestoßen, denn damals wurden sie in einen kleinen Teil Südchinas zurückgedrängt, sagt Kira. Das Verbreitungsgebiet und vermutlich auch die Populationsgröße von Gigantopithecus schrumpften parallel zu denen anderer Tiere aus dem frühen Pleistozän, die dichte tropische Wälder als Lebensraum bevorzugten, wie Elleropoda wohlingshaniensis, ein früher Verwandter des Panda. Auslöser dieser Entwicklung waren anscheinend Veränderungen des Meeresspiegels und des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre, die im frühen und mittleren Pleistozän vor rund 1 bis 0,7 Millionen Jahren auf dem Festland und den Inseln Südostasiens zur Ausweitung trockenerer Gras- und Waldlandschaften führten. Über Landbrücken des damals freiliegenden Sunda-Schelfs, die heutige Inseln wie Borneo mit dem asiatischen Festland verbanden, konnte sich eine ganz neue Vielfalt von Säugetieren in der Region verbreiten, darunter auch die urtümlichen, elefantenähnlichen Stegodonten. Diesen Veränderungen musste Giganto am Ende Tribut zollen. Aber des einen Menschenaffen Pech war das Glück des anderen. Nach Ansicht mancher Fachleute könnten die neuen, grasbewachsenen Autobahnen und ihre tierischen, pflanzenfressenden Pendler, die Gattung Homo, unmittelbar ins Herz der asiatischen Tropen geführt haben. Ein solches Szenario passt gut zu dem Eindruck, dass sich bei den Homininen zunehmend eine Vorliebe für die Nahrung aus Graslandschaften entwickelte. Aber wie wir bereits erfahren haben, waren die Vorlieben der Homininen für bestimmte Lebensräume im Pliozän und Pleistozän komplizierter, als es nach solchen Modellen den Anschein hat. Wie sich an den fossilen Pflanzen und Tieren ablesen lässt, die man in Südostasien zusammen mit Homo erectus gefunden hat, darunter Zwergflusspferde, Schildkröten, Hirsche, Wildschweine und verschiedene Formen von Stegodon, lebten die Menschenvorläufer wahrscheinlich in einer gemischten Landschaft aus sumpfigen Seeufern, Graslandschaften und lockeren Gehölzen sowie einigen Überresten tropischer Wälder. Ein solches kompliziertes Mosaik unterschiedlicher Umgebungen war auch die Heimat des Hobbits, eines weiteren Stars im Pleistozän Südostasiens. Nachdem ein Team, zu dem auch Kira gehörte, diese kleinen Hominiden 2003 in der Höhle von Liangbua auf der indonesischen Insel Flores entdeckt hatte, erlangten sie schnell eine noch größere Berühmtheit als ihre fiktiven Namensvettern aus dem Auenland. Die kleinen Hominiden, die höchstens 1 Meter groß wurden und vor 190.000 bis 60.000 Jahren lebten, stammen offensichtlich von einer ebenfalls kleinwüchsigen Homininengruppe ab, die vor 700.000 Jahren auf die Insel kam und ihrerseits mit Homo erectus verwandt gewesen sein dürfte. Dass diese einzigartigen Homininen überleben konnten, bis unsere Spezies in die Region vordrang, galt nicht nur deswegen als bemerkenswert, weil es möglicherweise zu Begegnungen und Interaktionen gekommen ist, sondern auch, weil wir daraus Erkenntnisse über die Umwelt auf der Insel ableiten können.